Lobelanga die bongo na sepelaka Okomela kangata mokanda bongo na yebaka die Bolingo e bolingo Bolingo e bolingo sukateo Lobelanga die bongo na sepelaka Okomela kangata mokanda bongo na yebaka die Bolingo e bolingo Bolingo e bolingo sukateo Ngara kosamba mama monwe